Heide, märkischer Sand. Sind es Werker Freude, sind sein Heimatland. Sind es Werker Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, Geschlecht, gilt es stets die Freude.